Eliade nahm erhebliche Verwandlungen und Umdeutungen vor und schuf auf ebenso kreative wie selektive Weise ein neues Konstrukt, das nicht nur bestens in sein eigenes Konzept des Heiligen passte, sondern auch die Babyboomer des Westens betörte. Sehen wir uns die wesentlichen Schritte an. Zunächst. Eliade rehabilitierte die Schamanen. Erinnern wir uns, sprach die damals aktuelle Forschung über Schamanismus, geschah das vornehmlich in pathologischen Kategorien wie arktische Hysterie oder Epilepsie. Für Eliade war es dagegen eminent wichtig zu zeigen, warum uns die Gleichsetzung des Schamanismus mit irgendeiner Geisteskrankheit unannehmbar erscheint. Stattdessen stellte er dessen Protagonisten als spirituelle Heroen vor, die sich stellvertretend für die Gemeinschaft auf die gefährliche Auseinandersetzung mit den Geistern einlassen. Ob männlich oder weiblich, Schamanen verfügen über einen direkten Zugang zum Heiligen, der in den institutionellen Religionen verloren gegangen sei. Bei aller berechtigten Kritik an Eliade muss man ihm als Verdienst anrechnen, er rehabilitierte damit indigene spirituelle Praktiker rund um den Globus. Und das in einer Zeit, in der der Mainstream diese noch als Primitive ansah, die einem obskuren Aberglauben verfallen waren. Dann seiner Gleichung, Schamanismus gleich Technik der Ekstase, sind wir bereits begegnet. Übrigens auch das ein Grund für den Erfolg. Endlich eine Definition und dann noch eine so einfache. Eliade reduzierte die komplexen Phänomene. Ein Schamane war für ihn der große Meister der Ekstase, der Spezialist einer Trance, in der seine Seele den Körper zu Himmel- und Unterweltfahrten verlässt. Auf diesen Reisen interagiert er auf vielfältige Weise mit den Geistern und tritt in Kontakt mit dem Unfassbaren. Das ist aber nicht die einzige Reduktion. Eliade entkleidete den Schamanismus ausdrücklich aller Geschichte und aller Kultur. Von lokalen Traditionen und historischen Einflüssen befreit, lautete seine These, würden immer und überall die ursprünglichen Wurzeln des Schamanismus erkennbar, in dessen Zentrum das ekstatische Erlebnis stünde, welches er als ein menschliches Urphänomen betrachtet.